Vor allem durch Heidi Klum als emblematisch dominante Mutterfigur, welche die unerfahrenen Kandidatinnen mit Sätzen wie »Jetzt stell dich doch nicht so an« diszipliniert, wird jede Aufgabe zugleich zu einer symbolischen Initiation in die Ökonomie der Modelbranche. Interessant ist hierbei die Rolle von Klum, die einerseits als mütterliche Mentorin beratend an der Seite ihrer Schützlinge und andererseits als Antagonistin zwischen den Kandidatinnen und dem Modelvertrag inszeniert wird. Am Ende des Catwalks wartet sie selbst als letzte Prüfung. An Germany's Next Topmodel kann man gut veranschaulichen, dass manche Formate nicht nur einen Masterplot aufweisen, um ihre Geschichten zu erzählen, sondern sogar mehrere mischen. Hier haben wir neben dem Coming of Age auch die bereits erwähnte Rivalität, die bei der Inszenierung der Kandidatinnen benutzt wird, den Underdog, wenn eine Teilnehmerin als Mobbingopfer erzählt wird, und die Metamorphose der Teilnehmerinnen mit den umfassendsten Verwandlungen. Verschiedene Menschen sehen verschiedene Geschichten. Für eine junge Zuschauerin ist vielleicht der Initiationsprozess aus Gründen der Identifikation und Projektion besonders relevant. Das ältere Publikum schaut das Format ironisch und findet eher die Konkurrenzsituation unterhaltsam. Heterosexuelle Männer blicken mit einem erotisierenden Male Gaze darauf. Fußnote. Wörtlich übersetzt, männlicher Blick. Bezeichnet ist die heterosexuell männliche Perspektive auf als Frauen gelesene Personen in Werken. Fährt die Kamera zum Beispiel über den Po der Frau, wenn diese sich in der Szene umdreht und das Bild verlässt, oder ihre Beine entlang, wenn sie aus einem Auto steigt, ist das der Male Gaze. Ende der Fußnote. Vielleicht macht auch genau das den Erfolg dieser Mischformen aus. Sie verfangen, weil sie wie ein narratives Kaleidoskop mehrere Plots anbieten können, sodass sich das Publikum in mindestens einem davon wiederfinden kann. So sehen wir vor allem die Geschichten, die zu uns sprechen.